Erste Hanna betete und sagte, mein Herz freut sich über den Herrn, und ich bin stark durch meinen Gott. Ich kann offen gegen meine Feinde sprechen, denn ich freue mich über deine Hilfe. Zweiter, niemand ist so heilig wie der Herr, denn es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Kein Fels ist so stark wie unser Gott. Dritter, sagt nicht immer stolze Worte und lasst keine überheblichen Dinge aus eurem Mund kommen. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß und die Taten der Menschen beurteilt. Vierter, die Bögen der starken Krieger werden zerbrochen, aber die Schwachen bekommen neue Kraft. Fünfter, die Satten müssen für Brot arbeiten, während die Hungrigen nun feiern können. Die Frau, die keine Kinder bekommen konnte, gebiert 7, aber die Frau mit vielen Kindern wird schwach. Sechster, der Herr tötet und macht lebendig, er führt ins Totenreich hinab und holt auch wieder herauf. Siebter, der Herr macht arm und reich, er erniedrigt Menschen und erhöht sie auch. Achter, er hebt die Schwachen aus dem Staub und die Armen aus dem Schmutz, damit sie neben Fürsten sitzen und einen Ehrenplatz bekommen. Denn die Fundamente der Erde gehören dem Herrn, und er hat die Welt darauf gebaut. Neunter, er beschützt die Schritte seiner treuen Diener, aber die Gottlosen sterben in der Dunkelheit. Denn niemand siegt durch seine eigene Kraft. Zehnter, wer gegen den Herrn kämpft, wird vernichtet. Er donnert vom Himmel und richtet die ganze Erde. Er gibt seinem König Kraft und erhöht die Macht seines Gesalbten. Elfter, danach kehrte Hanna nach Rama zurück. Der junge Samuel aber diente dem Herrn unter den Augen des Priesters Eli. Zwölfte, Elis Söhne waren jedoch schlechte Menschen, die sich nicht um den Herrn kümmerten. Dreizehnter, sie kümmerten sich auch nicht darum, was den Priestern vom Volk zustand. Wenn jemand ein Opfer schlachtete, kam der Diener des Priesters mit einer dreizackigen Gabel, während das Fleisch noch kochte. Vierzehnter, er stach die Gabel in den Kessel oder Topf, und was immer die Gabel heraufbrachte, nahm der Priester für sich. So machten sie es mit allen Israeliten, die nach Silo kamen. Fünfzehnter, bevor man das Fett als Rauchopfer verbrannte, kam der Diener des Priesters und sagte zu dem Opfernden, gib Fleisch zum Braten für den Priester. Er will kein gekochtes Fleisch von dir, sondern rohes. Sechzehnter, wenn jemand antwortete, zuerst muss man das Fett verbrennen, danach kannst du nehmen, was du möchtest, dann sagte der Diener, nein, du musst es sofort geben. Wenn nicht, nehme ich es mit Gewalt. Siebzehnter, die Sünde der beiden jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, weil sie die Opfer des Herrn verachteten. Achtzehnter, Samuel aber diente dem Herrn als Junge und trug dabei ein Leinengewand. Neunzehnter, seine Mutter nähte ihm jedes Jahr einen kleinen Rock und brachte ihn ihm, wenn sie mit ihrem Mann zum jährlichen Opferfest nach Silo ging. Zwanzigster, Eli segnete Elkana und seine Frau jedes Mal und sagte, möge der Herr dir weitere Kinder von dieser Frau geben, als Ersatz für den Jungen, den sie dem Herrn gegeben hat. Danach kehrte er an seinen Ort zurück. Einundzwanzigster, der Herr kümmerte sich um Hanna, so dass sie noch 3 Söhne und 2 Töchter bekam. Der junge Samuel aber wuchs beim Herrn auf. 22. Eli war ein sehr alter Mann. Er hörte, was seine Söhne in ganz Israel taten und dass sie mit den Frauen schliefen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung dienten. 23. Dann sagte er zu ihnen, warum tut ihr solche Dinge? Ich höre davon vom ganzen Volk. 24. Nein, meine Söhne. Das ist ein schlimmes Gerücht, das ich vom Volk des Herrn höre. 25. Wenn ein Mensch gegen einen anderen Menschen sündigt, kann Gott entscheiden. Aber wenn jemand gegen den Herrn sündigt, wer kann dann für ihn Richter sein? Sie hörten aber nicht auf die Worte ihres Vaters, denn der Herr hatte beschlossen, sie sterben zu lassen. 26. Der junge Samuel wuchs jedoch immer mehr heran und fand immer mehr Gunst beim Herrn und bei den Menschen. 27. Dann kam ein Mann Gottes zu Eli und sagte zu ihm, so spricht der Herr, ich habe mich deiner Familie offenbart, als sie noch Sklaven im Haus des Pharao in Ägypten waren. 28. Ich habe deine Familie aus allen Stämmen Israels zu Priestern erwählt, damit sie zu meinem Altar gehen, Räucherwerk verbrennen und das Priestergewand vor mir tragen. Ich habe deiner Familie auch alle Feueropfer der Israeliten gegeben. 29. Warum verachtet ihr meine Schlachtopfer und Gaben, die ich angeordnet habe? Und warum ehrst du deine Söhne mehr als mich, indem ihr euch von den besten Teilen aller Opfer mästet, die Israel mir bringt? 30. Deshalb spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe zwar gesagt, dass deine Familie und die deines Vaters für immer vor mir dienen sollen. Aber jetzt sagt der Herr, das soll nicht mehr so sein. Denn wer mich ehrt, den werde ich ehren, aber wer mich verachtet, wird in Schande geraten. 31. Die Zeit wird kommen, in der ich die Macht deiner Familie zerstören werde, so dass niemand in deiner Familie alt werden wird. 32. Dann wirst du all das Gute sehen, das ich Israel tun werde. Aber in deiner Familie wird es nie wieder einen alten Menschen geben. 33. Nur einen deiner Nachkommen werde ich nicht von meinem Altar entfernen, damit seine Augen vor Kummer erlöschen und seine Seele traurig wird. Aber der Rest deiner Nachkommen wird durch das Schwert sterben. 34. Dies wird ein Zeichen für dich sein, das mit deinen beiden Söhnen Hophni und Phinehas geschehen wird, sie werden beide am selben Tag sterben. 35. Aber ich werde mir einen treuen Priester einsetzen, der nach meinem Herzen und Willen handelt. Ich werde ihm ein dauerhaftes Haus bauen, so dass er immer vor meinem Gesalbten dienen wird. 36. Dann wird es geschehen, dass jeder, der von deiner Familie übrig bleibt, zu diesem Priester kommt und sich vor ihm niederwirft. Er wird um ein Geldstück oder ein Stück Brot betteln und sagen, bitte gib mir eine Priesterstelle, damit ich etwas zu essen habe.